Zunächst erzählt Heinrich Böll von der Weihnacht im Großstadtbahnhof. Die von Egon Monk vorgelesene Erzählung sendete der RIAS erstmals am 19.12.1956. Im Anschluss an Böll dann Erzählungen von Hans Fallada und Erich Kästner. Ich wünsche viel Freude. Die großen Lampen brannten schon, als er dort ankam. Sie bildeten einen Lichtschirm, der parallel zum Himmel stand und die Dunkelheit wie ein Gewölbe erscheinen ließ. Der große Tannenbaum in der Bahnhofshalle tropfte von Nässe und von den kerzenförmigen Glühbirnen hingen ein paar schief und einige schienen defekt zu sein. Die Halle war fast leer. Eben packte eine Heilsarmee-Kapelle ihre Instrumente ein und die Männer und Frauen mit ihren roten Mützenrändern klemmten die Noten unter den Arm und trotteten müde auf den Vorplatz hinaus. Der Mann an der Wurstbude sah Benz scharf an und rief: »Wurst, mein Herr! Ganz heiße Wurst!« Er fixierte Benz so scharf, dass der sich losreißen musste, um links herum nach unten zu schwenken, wo die Telefonzellen sind. Plötzlich setzte im großen Lautsprecher die Musik ein. Beethoven, 9. Symphonie. Sie erfüllte für einen Augenblick fortissimo die Halle, und dann schien jemand am Knopf zu drehen, und die Musik wurde sehr leise. Unten, wo die Telefonzellen sind, war es muffig und lichtlos. Benz kam an dem gläsernen Café vorüber, in dem die Leute hockten, um lustlos Salat, Butterbrote und Wurst zu essen. Er ging weiter. Die beiden Telefonzellen waren besetzt. Und er drehte sich herum und wartete. Oben schimmerten die lichtgefüllten Röhren in der Reihe von Kaufläden. Zigarrenkisten und Blumen, Zeitschriften und Parfümflaschen standen in diesem quälenden, bläulichen Licht. Und über einem großen Transparent schwebte ein lächelnder Sperrholzengel, silbern bemalt, der den Stern von Bethlehem gegen das blau gekachelte Gewölbe der Halle hielt. Irgendwo rechts, nicht weit von ihm entfernt, hatte eine religiöse Handlung ihren Kasten aufgehängt. Krippenfiguren schienen auf dem rötlichen Samt des Kastens zu tanzen, flankiert von Harfe spielenden Engeln, deren Rücken man benutzt hatte, um Spruchbänder aufzustellen, die an lackierten Holzstäben befestigt waren. Gloria in excelsis Deo und Friede den Menschen auf Erden stand über den starren Engellocken. Benz wandte sich um. Immer noch waren die Zellen besetzt und durch die defekte Scheibe der linken Zelle hindurch sah er das Gesicht einer weinenden Frau, deren schmerzhaft verzogener Mund sich manchmal zu einem Flüstern schloss. Sie weinte ganz haltlos. Über ihr blasses Gesicht rollten die Tränen wie über Wachs. Von den gekachelten Wänden tropfte es. Die Decke hatte einen feuchten Schimmer und Beethoven wurde durch den Lautsprecher gequetscht. Benz klappte seinen Kragen hoch und zündete seine Pfeife an. Da schlug ihm jemand die Tür der Nebenzelle ins Kreuz, und als er sich umblickte, sah er einen schwarz gekleideten Mann, der ihn wütend ansah und schnell die Stufen zum gläsernen Café hinaufstieg. Benz ging in die Zelle hinein, setzte seine Tasche ab und suchte Kleingeld aus dem Mantel. Durch das Glas sah er den Schatten der Frau nebenan. An der Silhouette des Telefonapparates sah er, dass der Hörer aufgelegt war. Die Frau stand da und tupfte sich mit einem rötlichen Quast im Gesicht herum. Ihr grünes Kopftuch war verrutscht. Sie zog es sehr langsam hoch. Dann hörte er, wie sie die Klinke herunterdrückte, und er öffnete die Tür seiner Zelle einen Spalt, um sie zu sehen. Er sah sie nur einen Augenblick. Sie war schön und lächelte jetzt. Er schloss langsam die Tür seiner Zelle und wählte. Zwischen den Klingelzeichen hörte er das sanfte Rauschen der amtlichen Stille. Und den Beethoven nahm er jetzt nur sehr leise mit dem rechten Ohr wahr. Dazwischen eine sehr kräftige männliche Stimme, die einen verspäteten Zug ankündigte. Und dann sagte eine Frauenstimme im Hörer ärgerlich: »Was ist los? Was ist denn?« Und er hörte jetzt die 9. Symphonie doppelt. Mit dem linken Ohr am Hörer und mit dem rechten draußen. Und er sagte leise: »Nichts. Nichts ist los.« Und plötzlich brach im Telefon die Symphonie ab und er wusste, dass die Frau eingehängt hatte. Er legte den Hörer auf und begriff, dass er vergessen hatte, den Zahlknopf zu drücken. Sie hatte ihn nicht gehört. Er drückte auf den anderen Knopf, das Geld rollte in die Metallschnauze zurück und er nahm es heraus. Er nahm sein Notizbuch aus der Tasche, blätterte es durch und schrieb 3 Telefonnummern auf die stählerne, gelb lackierte Sprosse zwischen den Scheiben. Wieder schien jemand am Knopf gedreht zu haben, denn von draußen kam der Beethoven wieder fortissimo zu ihm herein. Er warf zögernd das Geld ein und wählte. Es blieb nicht lange still und die Männerstimme, die »Hallo« rief, »Hallo«, war kaum zu hören. So laut war auch dort hinten die Musik und es war die gleiche, die aus der Halle zu ihm kam. Er hing ein, ohne etwas zu sagen, drückte wieder auf den Knopf, ließ das Geld in seine Hand rollen, verließ die Zelle. Die großen Lampen waren jetzt ausgeknipst. Nur von den kerzenförmigen Glühbirnen des Tannenbaumes kam Licht. Das Engelhaar war zusammengeklebt von Nässe und hing in Strähnen herab. Aus einer unsichtbaren Ecke der Halle kam Beethoven herunter. Draußen auf dem nassen Platz sah er einen grell erleuchteten Schaukasten stehen. Er ging langsam darauf zu. Eine große blonde Puppe stand da im Skidress und lächelte ihn an. Sie hielt ihm einen silbrig bepuderten Tannenzweig entgegen. Ihre Perücke schien echt zu sein. Es war warm leuchtendes, goldblondes Haar. Nur als er genauer ihren aufgesperrten Mund betrachtete, sah er, dass sie keinen Gaumen hatte. Dunkelblaues Nichts gähnte hinter ihren rosigen Lippen. Er ging langsam in die dunkle Stadt hinein. Irgendwo in der Nähe war eine Kirche gewesen und vielleicht stand sie noch da. Er ging an einem rötlich erleuchteten Hotel vorbei, hinter dessen schweren Vorhängen der Beethoven fast gesummt zu werden schien. Sehr sanft war diese Musik. Aber auch die Kirche war schon wieder aufgebaut. In den großen Fenstern spiegelten sich die Laternen und an der Tür klebte ein großes weißes Schild mit korrekten schwarzen Buchstaben beschriftet. Mette, 0 Uhr. Einlass, 23 Uhr. Obwohl er wusste, dass es vergeblich war, rüttelte er an der Klinke und beugte sich dann tief nach unten, um durch das Schlüsselloch zu sehen. Kerzenförmige Glühbirnen umrandeten den Altar und verdunkelten das ewige Licht. Er ging langsam zum Bahnhof zurück. Es war erst 9 Uhr. Schon als er um die Ecke bog, hörte er die Musik. Sie quoll aus dem schwarzen Schlund des Bahnhofs und stieg wie eine Art Dampf aus allen seinen Öffnungen. Im Wartesaal waren nicht viele Leute. Sie saßen vor ihren Gläsern und Tassen und auf den Tischen standen Tannenzweige in den Vasen, mit kleinen rötlichen Holzpilzchen behangene Tannenzweige. Und mitten im Wartesaal hing ein Transparent mit der Inschrift »Frohes Fest allen Reisenden«. Unter dem Transparent stand ein gähnender Kellner, der sich die Serviette vor den Mund hielt. Benz stellte sich vor den Kasten mit den Krippenfiguren und er sah im Hintergrund des Kastens die heiligen drei Könige, bärtige, fein gekleidete Männer, die auf künstlichem Moos einhertappten und imaginäre Kamele an den nach rückwärts ausgestreckten Händen hinter sich herzogen. Vor dem heiligen Josef war eine Preistafel aufgestellt, die ihm bis ans Kinn reichte. 256 D-Mark, auch einzeln käuflich, stand darauf. Aus dem Lautsprecher kam jetzt der Schlusschor der 9. Symphonie. Und es war aufregend, wie der Chor nach dem Freude immer wieder aussetzte und für Augenblicke eine atemlose Stille aus dem Lautsprecher kam. Freude, sang der Chor. Freude schöner Götterfunken. Über den Kasten hinweg sah er jetzt dem Mann an der Sperre zu, der seine Brille zurechtrückte und dann langsam den Takt des Chorgesanges mit seiner Knipszange auf das eiserne Türchen schlug. Freude trunken, göttliche dein Heiligtum. Heiligtum. Jetzt hob der Mann an der Sperre seine Zange, schob eine Fahrkarte in die Schnauze, knipste sie, schob eine zweite hinein, knipste sie und fing wieder an, den Takt zu klopfen. Benz erschrak für einen Augenblick und spürte sein Herz klopfen. Die Frau mit dem grünen Kopftuch war durch die Sperre gegangen. Aber sie war nicht allein. Ein Mann, dessen Arm sie hielt, lächelte zu ihr herab. Benz ging vom Kasten weg, schlenderte ein paar Mal durch die Halle und spielte mit den beiden 10-Pfennigstücken, die er lose in der Manteltasche hatte. Er versuchte sich einzureden, dass er mit seinem letzten Geld zurückfahren und allein zu Hause sitzen würde. Oben rollte ein Zug über das Gewölbe und er dachte einen Augenblick wieder an das schöne Gesicht der Frau und spürte sein Herz für einen Augenblick. Der Zug hielt jetzt oben. Eine Stimme rief etwas und Leute kamen die Bahnsteigtreppe herunter. Es waren nicht viele Leute und sie kamen sehr schnell. Benz blieb stehen und sah ihnen entgegen, aber er kannte keinen von denen, die eilig an ihm vorbei in die Stadt gingen, und er fühlte sich plötzlich erleichtert, weil die Halle wieder leer war. Der Mann an der Sperre stand auf, schloss das eiserne Türchen, und nun erloschen auch die kerzenförmigen Glühbirnen, und der Tannenbaum sah im Dunkel fast schön aus. Kuss der ganzen Welt, sang der Chor. Der ganzen Welt. Dann war auch der Lautsprecher still. Und es fiel etwas wie Frieden über den Bahnhof. Alles war dunkel, auch draußen. Das Mädchen im Skidress leuchtete nicht mehr, nur in dem Kasten mit den Krippenfiguren brannte noch Licht. Benz blieb nur ein paar Minuten vor ihnen stehen und lächelte ihnen zu, bevor er in den Wartesaal ging, um auf seinen Zug zu warten. Weihnachten im Großstadtbahnhof, eine Erzählung von Heinrich Böll.